Sonja war noch immer unentschlossen. Ihr Herz klopfte. Sie wagte irgendwie nicht recht, ihm vorzulesen. Er sah nahezu gepeinigt die unglückliche, verwirrte an. »Wozu brauchen Sie denn das? Sie glauben doch nicht daran«, flüsterte sie leise und mit stockendem Atem. »Lies, ich will es so«, bestand er darauf. »Du hast doch auch die Saveta vorgelesen.« Sonja schlug das Buch auf und suchte die Stelle. Ihre Hände zitterten. Die Stimme versagte. Zweimal begann sie und konnte über das erste Wort nicht hinwegkommen. Es lag aber einer krank, mit Namen Lazarus von Bethanien, brachte sie endlich mit Mühe hervor, aber bei dem letzten Wort erzitterte plötzlich ihre Stimme und brach ab wie eine zu straff gespannte Saite. Es verschlug ihr den Atem und in der Brust schnürte sich etwas zusammen. Raskolnikow begriff zum Teil, warum Sonja sich nicht entschließen konnte, ihm vorzulesen, und je mehr er es begriff, umso roher und gereizter bestand er darauf. Er verstand zu gut, wie schwer es ihr jetzt fiel, ihr eigenstes preiszugeben und zu offenbaren. Er hatte begriffen, dass diese Gefühle tatsächlich ihr einzigstes und vielleicht seit langer Zeit gehütetes Geheimnis waren, vielleicht schon seit dem Beginn der Entwicklungsjahre noch in der Familie, neben dem unglücklichen Vater und der vor Kummer irre werdenden Stiefmutter, mitten unter all den hungrigen Kindern, dem hässlichen Geschrei und den fortwährenden Vorwürfen. Aber gleichzeitig erkannte er jetzt, und zwar mit Sicherheit, dass sie, indem sie jetzt vorzulesen begann, trotz ihres Grams und ihrer schrecklichen Furcht vor irgendetwas, es doch sehr gern tat, und zwar gerade vor ihm, damit er es höre und unbedingt jetzt, mochte kommen, was da wolle. Er las es in ihren Augen und erriet es aus ihrer verzückten Erregung. Sie überwand auch den Krampf im Halse, der ihr die Stimme am Anfang hatte versagen lassen, und fuhr fort, aus dem 11. Kapitel des Johannesevangeliums vorzulesen. So kam sie bis zum 19. Vers.